Schwarzer Montag hat verheerende Auswirkungen auf Chinas Börsen. Das titelte die South China Morning Post, nachdem die Börsen in China dann am Nachmittag geschlossen hatten. Der Kursrutsch war wieder einmal heftig. Verluste von knapp 8,5% in Shanghai und knapp 8% in Shenzhen. Das habe sich in der vergangenen Woche schon angedeutet, meint die Investorin He Meijen aus Shanghai. Wie können Märkte jeden Tag so tief fallen? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Tage hintereinander nach unten und kein Mal nach oben. Eigentlich sollten sie steigen, wenn sie gefallen sind. Aber es fällt einfach, ohne zu steigen. Wir haben kein Interesse mehr zu investieren. Was wir verdient haben, hat der Markt uns wieder genommen. Die Talfahrt der chinesischen Aktienmärkte hat sich damit nochmal beschleunigt. Nicht. Der chinesische Aktienanalyst und Blogger Feng Xin über die Ursachen. Für so einen großen Kurssturz gibt es mehrere Gründe. Schlechte Wirtschaftsdaten, die Panik am Markt verursachen. Die Leute hatten hohe Erwartungen an die Zentralbank, dass Zinsen gesenkt werden und auch der Mindestreservesatz für Banken. Das ist aber bislang nicht passiert. Viele Investoren glauben, das sind schlechte Zeichen für die Märkte. Dazu sind auch die Kurse in anderen Ländern gefallen. Das hat den chinesischen Markt zusätzlich beeinflusst. Und das, obwohl die chinesische Regierung am Wochenende verkündet hatte, dass staatliche Pensionsfonds an Chinas Börsen investieren dürfen. Nach den neuen Richtlinien können Rentenfonds, die von Kommunen verwaltet werden, künftig 30% ihrer Nettovermögen in chinesischen Aktien, Aktienfonds und Mischfonds anlegen. Laut Chinas Staatsmedien könne dadurch eine hohe zweistellige Milliardensumme in die Aktienmärkte fließen. Und mit der steigenden Nachfrage steigen dann auch die Kurse. So hat sich das die chinesische Führung zumindest gedacht. Das hat aber nicht funktioniert. Einmal mehr zeigt sich in China, dass staatliche Interventionen an den Aktienmärkten gar nicht oder nur kurzfristig erfolgreich sind. Besonders wenn sie durch schlechte Konjunkturnachrichten und Gerüchte um ein Ende der staatlichen Hilfen für die Börsen in China zunichte gemacht werden. So war das in den vergangenen Wochen immer wieder. Ein kleiner Investor, der sich nur U nennt, ist jedenfalls bedient. Der chinesische Markt bietet nur Investment, aber kein Return. Die Kurse fallen mehr, als dass sie steigen. Investoren haben ihr Vertrauen verloren, weil nichts zurückgekommen ist. Das ist eindeutig. Die chinesischen Aktienmärkte sind dabei, die Mittelklasse rauszudrängen. Aber wenn man die Mittelklasse rausdrängt, gibt es auch keine Kaufkraft mehr und die Märkte florieren nicht. Bei aller berechtigter Sorge, es ist nicht damit zu rechnen, dass in China massenweise Kleinanleger pleite gehen. Die Chinesen haben einen deutlich kleineren Teil ihres Vermögens in Aktien angelegt als zum Beispiel die Menschen in den USA. Und immer noch haben viele Chinesen von dem Börsenboom profitiert. Denn Mitte Juni gab es ein 7-Jahres-Hoch. Die Aktienkurse in China waren um 150% innerhalb eines Jahres gestiegen. Erst danach ging es nach unten. Nun sind die Kurse in etwa wieder auf dem Wert von Januar 2015 gelandet.